Ich hatte jetzt aufgrund der aktuellen Diskussionen habe ich Thesen vorbereitet zur Aktualität einer Abrechnung mit der NATO. Und da würde ich gerne mit beginnen und dann im Anschluss in der Diskussion vielleicht auch noch Passagen rauslesen. Die erste These: Eskalation des Stellvertreterkriegs durch die USA und ihre NATO-Verbündeten. Vorgestern spätabends hat der abgewählte US-amerikanische demokratische Präsident Joe Biden die Reichweitenbeschränkung für US-amerikanische Langstreckenwaffen an die Ukraine, diese Reichweitenbeschränkung hat er aufgehoben und erlaubt es nun, dass mit ATACMS Langstreckenwaffen, US-Raketen, die eine Reichweite von mindestens 300 Kilometern haben, dass die von der Ukraine auch bis tief ins russische Territorium angewandt werden können. Das heißt, dass Ukraine halt für die Angriffe auf russischem Territorium US-amerikanische Raketen benutzen kann. Zwei Dinge sind bemerkenswert bei dieser Entscheidung des abgewählten US-Präsidenten. Das erste ist, es ist praktisch ohne Beispiel, dass ein US-amerikanischer Präsident in der Interimszeit, also in der Übergangszeit, bis zur Einsetzung eines Nachfolgers, Biden hat die Wahl verloren, beziehungsweise die Demokraten haben die Wahl verloren, Donald Trump wurde gewählt mit einem ganz klaren Wählerauftrag, eine derartige Eskalation vom Zaun bricht und einleitet. Das ist ohne Beispiel. Das hat es so noch nicht gegeben. Und zum Zweiten wird klar, dass man der Ukraine, obwohl zurzeit ja noch gesagt wird, die Reichweitenbeschränkung wird aufgehoben für Ziele auf russischem Territorium in die Region Kursk herum, wo ja gerade die Auseinandersetzungen am schärfsten stattfinden zwischen den ukrainischen Streitkräften und den russischen, dass eigentlich jetzt de facto die Freigabe erteilt worden ist, große Gebiete im Westen Russlands anzugreifen. Und darunter befindet sich auch die Millionenstadt wie Rostow am Don. Also es ist eine Augenwischerei zu glauben, dass das nur begrenzt bleibt auf die Region Kursk. Sie haben die Reichweite von mindestens 300 Kilometern, das heißt, sie werden sie auch nutzen. Und zu diesen zwei bemerkenswerten Dingen bei dieser Entscheidung kommt eins noch hinzu, dass man um die Änderung der russischen Atomdoktrin das auch gemacht hat. Also in dem Bewusstsein, dass die russische Atomdoktrin geändert wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute diese neue russische Atomdoktrin unterzeichnet. Und in dieser steht festgeschrieben, dass bei einem Angriff eines Landes auf Russland, Ukraine, das von einer Atommacht unterstützt wird, USA, der Einsatz russischer Atomwaffen zur Verteidigung Russlands genehmigt werden kann. Und diese Entscheidung von Joe Biden hat damit eben die Qualität, einen Weltkrieg heraufzubeschwören. Das ist die Tragweite dieser Entscheidung. Und zu diesen Entscheidungen gehört auch, dass weitere Atommächte wie Großbritannien und Frankreich auch ihre Reichweitenbeschränkungen bei der Vergabe ihrer Raketen auch an die Ukraine aufgehoben haben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die USA unter der Führung jetzt noch von US-Präsident Biden und damit auch die NATO, weil die NATO nichts anderes ist als ein US-geführter Verein, gegenüber Russlands eigentlich angesichts der schwierigen militärischen Lage jetzt tatsächlich diese All-In-Strategie, also mit allem, was sie haben, reingehen wollen, um Russland, so denken sie, militärisch tatsächlich doch noch in die Knie zwingen zu können. Das ist eine Eskalationsstrategie, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und die Folgen sind unkalkulierbar. Russland hat angekündigt, sie werden antworten. Sie haben eine Antwort angekündigt. Wie die Antwort aussehen wird, wissen wir nicht. Das Zweite ist, was mit dieser Entscheidung daherkommt, ist, dass diese Entscheidung von US-Präsident Biden sich widerspiegelt in der deutschen Debatte um die Freigabe von Mittelstreckenraketen wie diesen, die Lieferung eben des Lenkwaffensystems Taurus, also den deutschen Taurus-Raketen. Da muss man aber Folgendes wissen, weil das sofort automatisch sozusagen diese Debatte um die Taurus angefangen hat. Es gibt zwei gewichtige Unterschiede zu den US-amerikanischen Raketen à la ATACMS, zu den Taurus. Die kann man so nicht eins zu eins vergleichen, weil die das ja genau jetzt machen. Die US-Amerikaner haben das freigegeben, jetzt müssen wir auch freigeben, die Taurus-Lieferungen. Zum einen ist da der Unterschied die Reichweite von Taurus. Die Reichweite von Taurus sind 500 Kilometer mindestens, das sind immer Mindestangaben, statt eben wie den TACAMS mit 300 Kilometer. Und die sind geeignet, auch Moskau, die Hauptstadt Russlands, zu treffen, von der Ukraine aus, von Kiew aus. Und mit den Taurus können dann russische Kommandozentren und Ministerien in der Hauptstadt Moskau angegriffen werden, wie es ja auch schon der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter seit Monaten, schon über einem halben Jahr, verlangt hat, dass man die Taurus freigeben solle, damit man endlich auch den Krieg nach Russland tragen kann und Ministerien und Kommandozentralen in Russland angreifen soll mit deutschen Waffen. So der sicherheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das ist der eine Unterschied, also die Reichweite und damit natürlich, wohin diese Waffensysteme auch gelangen können, bis wohin sie zielen können. Und zum anderen muss man Folgendes wissen, dass beim Einsatz der deutschen Taurus-Raketen zwingend ist, dass deutsche Bundeswehrsoldaten direkt diese Waffensysteme programmieren. Nicht nur programmieren, aber auch abfeuern. Beide Schritte sind zwingend von deutschen Bundeswehrsoldaten zu tätigen. Diese Entscheidung sozusagen über eine Entsendung deutscher Soldaten zum Einsatz in der Ukraine beim Taurus-Einsatz käme sozusagen einer Kriegserklärung gleich. Also man würde automatisch praktisch der Atommacht Russland den Krieg erklären durch Deutschland. Eine Kriegskoalition aus Union, Grünen und FDP, also Merz, Habeck, Baerbock und auch Lindner, haben trotz all dieser Risiken, die damit verbunden sind mit den Taurus-Lieferungen, die Lieferung von Taurus jetzt gefordert und haben angekündigt, im Deutschen Bundestag mit einer Mehrheit sozusagen im Bundestag einen Antrag zu stellen und das zu beschließen, auch wenn es nur eine Exekutiventscheidung ist. Aber deutlich ist sozusagen, dass es eine sehr, sehr große Mehrheit im Bundestag für eine solche Eskalationsschraube da ist und Teile von der SPD, wie zum Beispiel der Vorsitzende meines Ausschusses, ich bin ja Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und habe bedauerlicherweise einen Vorsitzenden, der in seiner Kriegstreiberei auch nicht zu stoppen ist, nämlich Michael Roth von der SPD. Er hat das ja auch völlig bejubelt, diese Entscheidung des US-Präsidenten, und fordert auch schon seit langem die Taurus-Lieferung an die Ukraine. Als Bündnis Sahra Wagenknecht haben wir uns natürlich geschlossen gegen diese Taurus-Raketenlieferung gewandt. Die Partei Die Linke hat sich auch dagegen ausgesprochen. Allerdings muss man sagen, der Vorsitzende der Partei Die Linken, Jan van Aken, fordert als Ersatz dafür einen verschärften Wirtschaftskrieg gegen Russland, also schärfere Sanktionen fordert er und fordert sogar, dass die Bundeswehr, die in der Ostsee schippert, russische Öltanker, wenn sie unterwegs sein sollten, aufhalten sollen. Also ein Ölembargo, auch mithilfe der deutschen Bundeswehr gegen die Atommacht Russland. Vor dem Hintergrund der selbstzerstörerischen Wirtschaftssanktionen bisher, also die sind ja bisher als Boomerang zurückgekommen, die Bilanz von diesen Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind ja, dass wir nahezu null Wachstum haben in der Wirtschaft. Wir haben steigende Arbeitslosenzahlen. Wir haben natürlich hohe Energiepreise, wir haben Deindustrialisierung und da kann man natürlich sagen, wenn man noch mehr Sanktionen fordert gegen Russland, läuft das ja gegen alle Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Also dem läuft das ja zuwider. Da fragt man sich, wie kann man dann glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit einstehen, wenn man gleichzeitig für schärfere Sanktionen sind, die eben soziale Folgen haben. Die USA haben in der Vergangenheit seit dem Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder versucht, Deutschland nach vorne zu schieben. Wir haben das ja gesehen bei den Leopard 2 Panzerlieferungen. Immer wieder gab es ein Drängen der USA auf die Regierung in Deutschland nachzugeben und einzureihen sozusagen. Und dieses Drängen gegenüber den NATO-Verbündeten Deutschland reiht sich auch ein in andere Versuche, Deutschland, ja, ich würde sagen, eben in die erste Reihe dieses Krieges zu schieben, als Frontstaat gegen Russland. Ein Ziel darunter ist natürlich, auch für die Zukunft eine Wiederannäherung Russlands und Deutschlands einfach zu verunmöglichen. Das heißt, die NATO-Mitgliedschaft der europäischen Verbündeten, insbesondere Deutschlands, wird in der Dynamik dieses Stellvertreterkrieges, und da muss ich auch wirklich sagen, ich finde das mal lächerlich, diese Diskussion, das ist doch kein Stellvertreterkrieg und so weiter. Ich meine, gestern gab es einen Riesenartikel in der New York Times, ja, und die New York Times hat bisher wirklich jede Linie, jede Entscheidung aus dem Weißen Haus der US-Administration bisher verteidigt in diesem Krieg. Die schreiben ganz offen selber, dass das ein Stellvertreterkrieg ist. Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Dynamik dieses Stellvertreterkrieges in der Ukraine gegen Russland zunehmend natürlich auch die Verbündeten oder sagen wir mal die NATO-Staaten zunehmend drückt sozusagen auf die Position eines Vasallenstaates. Und exemplarisch dafür steht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der bisher eben jede Vorgabe aus Washington gemacht hat. Muss man sagen, jede, bis auf sein Nein jetzt mit den Taurus-Lieferungen. Aber auch da muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Bild-Zeitung heute getitelt hat, deshalb mit der Überschrift Scholz wackelt als Kanzlerkandidat sozusagen. Es wird ihm abgesprochen, die Kanzlerkandidatur. Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Vorsitzende, jetzt Vorsitzender der transatlantischen Atlantikbrücke, hat Scholz bereits fallen lassen heute. Und der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zwar jetzt, ich glaube vorgestern Abend war das im Fernsehen, noch hinter dem Nein von Olaf Scholz bei der Taurus-Lieferung gestellt, hat aber vorher immer wieder damit kokettiert, dass bei ihm unter seiner Kanzlerschaft er anders agieren würde, viel rabiater auftreten würde. Also kann man davon ausgehen, wenn er SPD-Kanzlerkandidat wird, wird er flexibler sein. Ein anderes Beispiel für dieses Vasallenstatus, worauf ich auch in dem Buch genauer eingehe, ist gewesen der NATO-Gipfel im Juli in Washington. Auf einer Nebenveranstaltung des NATO, also am 14. Juli, glaube ich, war das, fand der NATO-Gipfel in Washington statt, quasi auch zum 75. Geburtstag. Und am Rande dieses NATO-Gipfels hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit den USA zusammen eine 7-zeilige Erklärung unterschrieben über die Stationierung von US-Raketen ab 2026 in Deutschland, die auf russische Kommandozentren zielen. Man muss wissen, allein der US-amerikanische Präsident entscheidet über den Einsatz dieser US-amerikanischen Raketen auf deutschem Boden. Das Risiko trägt aber die Bevölkerung in Deutschland. Und natürlich Europa damit. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Erklärung anzuschauen, weil ja immer wieder getan wird, als wenn das eine deutsch-amerikanische Erklärung wäre. Da fragt man sich natürlich, warum eine 7-zeilige Erklärung so schmucklos ist. Ohne diplomatischen Firlefanz, ohne irgendwelche Einleitungen. Noch nicht mal ein Bundesadler ist auf diesem Schreiben drauf. Es ist wirklich eine schmucklose Erklärung, die uns eigentlich genau zeigt, wer Koch und Kellner ist in diesem Verhältnis. Und dazu muss man wissen, die USA haben nach dem Aufenthaltsvertrag von 1954 das Recht, US-Waffen in Deutschland zu stationieren, auch ohne die Zustimmung der Bundesregierung. Seit 1954. Um einen Anschein von Mitsprache aber zu wahren, wurde, das ist meine Vermutung, eben hastig diese 7-zeilige Erklärung aufgesetzt. Deshalb hat man noch vergessen, den Adler noch drauf zu tun. Und der Vorgang zeigt in aller Schärfe meiner Meinung nach ganz klar dieses Vasallenverhältnis zwischen Deutschland und den USA. Das geopolitische Ziel dieser Raketenstationierung ist aus meiner Sicht, dass das auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland verunmöglicht werden sollen. Also auch die Wiederaufnahme. Weil diese Raketenstationierung ist ganz klar, das sind Erstschlagswaffen, sie machen einen Zweitschlag unmöglich. Deshalb werden sie auch von Experten als Enthauptungswaffen bezeichnet. Und diese guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die sollen für immer bis in alle Ewigkeit am liebsten zerstört werden, erschüttert werden, weil sie eben die US-Hegemonie infrage stellen, hier in Europa und in der Welt, durch diese Verbindung deutsche Technologie mit russischen Bodenschätzen und Ressourcen. Wie bei der Gegnerschaft der Trump- und auch der Biden-Administration gegenüber der Ostsee-Pipeline Nord Stream, das muss man nämlich auch dazu sagen, die Nord Stream-Pipeline, unsere Energieinfrastruktur, wurde zerstört unter der Regierung von US-Präsident Biden. Aber sein Herausforderer und Gewinner jetzt der letzten Wahl, Donald Trump, hat sich ja noch im Wahlkampf damit gerühmt. Er hat gesagt, er war derjenige, der die Pipeline eigentlich zum Erliegen gebracht hat. Stichwort Sanktionen und den ganzen Drohungen, die gegen deutsche Kommunen auch vom Zaun gelassen wurden von der Trump-Administration. Aber wichtig war halt, es ging darum, die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie durch sichere, preiswerte Energie nachhaltig zu schädigen. Warum machen sie das? Die USA setzen dabei in einem verzweifelten globalen Hegemoniekampf gegen China auch darauf, eben stärkeren Zugriff zu bekommen auf die Ressourcen der europäischen Verbündeten in der NATO. Sie brauchen das einfach. Marianne hat ja in dem Eingangsstatement gesagt, in der Begrüßung, die NATO scheint auf dem Höhepunkt der Macht. Ja, das sieht vielleicht nur so aus. Sie ist aber bei der Überdehnung. Sie überdehnt sich einfach maßlos. Und diese Überdehnung unter der Führung der USA führt dazu, dass sie immer mehr angewiesen sind auf die Ressourcen ihrer sogenannten Verbündeten. Eigentlich sind es ja nur Klientelstaaten. Und deshalb eben auch diese Nord Stream-Bringung. Dann viertens, NATO-Aufrüstung, um US-Kriege zu unterstützen. Wir kommen zu diesen Ressourcen der Verbündeten, auf die man auch zurückgreifen möchte, gehört nämlich auch die Kritik an Donald Trump, die Kritik an den USA oder jetzt eben neuerlich gewählten Präsidenten Donald Trump, immer wieder dafür zu nutzen, die gigantische Aufrüstung im eigenen Land oder auch in den anderen europäischen NATO-Verbündeten weiter zu steigern. Europäische Aufrüstung wird als Weg zu einer eigenständigen Außen- und Sicherheitspolitik verbrämt. Das Gegenteil ist aber der Fall. So zum Beispiel kommt die Forderung nach einer Aufrüstung der europäischen NATO-Verbündeten ja ganz explizit aus den USA, diese Forderung. Aktuell eben auch von Donald Trump, nämlich mit der Forderung nach 3% nach NATO-Kriterien Ausgaben für Militär und Rüstung. Das heißt, 3% Bruttoinlandsprodukt soll ausgegeben werden. 2% haben wir im Moment, das sind über 90,4 Milliarden Euro, das Deutschland pro Jahr aktuell bezahlt für Rüstung und Militär nach NATO-Kriterien. Und sie wollen das steigern auf 3%. Annalena Baerbock hat ja schon ihr Einverständnis gezeigt, dass man da aufsatteln muss, dass 2% nicht reichen. Die AfD ist da auch ganz offen beim Thema Aufrüstung. 2% reichen nicht. Der verteidigungspolitische Sprecher spricht auch schon von 3%. Was bedeuten würde, nach aktuellen Kriterien wären das ungefähr 135 Milliarden Euro für Rüstung und Militär. Und einer der ersten, die Trump neben Baerbock nacheiferten, ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der gehandelt wird als der eventuelle doch noch Kanzlerkandidat, den die Medien durchbringen wollen. Wir erinnern uns ja auch noch, wie die Medien damals, war es nicht Martin Schulz als Kanzlerkandidaten dann durchgesetzt haben, oder die Medien in den USA Kamala Harris durchgesetzt haben als Präsidentschaftskandidatin. Jedenfalls hat er sich mit Annalena Baerbock direkt bemüßigt gefühlt zu sagen, dass sie das unterstützen mit den 3%, also Richtung 135 Milliarden Euro pro Jahr für Rüstung und Militär. Warum machen sie das? Deutschland soll ein Land werden, das noch stärker die US-amerikanischen Kriege in der Zukunft flankiert. Darum geht's. Deutschland soll sozusagen der große Juniorpartner sein bei den US-Kriegen. Und das ist auch der Traum der US-Administration, dass beispielsweise der Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland vor allem von Deutschland ausgeführt wird. Nicht nur die Waffengeschenke, auch die Geldgeschenke. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, vor kurzem noch rühmte sich die Außenministerin Annalena Baerbock ganz freimütig damit, dass man doch 37 Milliarden Euro letztes Jahr bilateral allein schon an die Ukraine gegeben hat und dafür in der Bildung, in der Infrastruktur, in der Gesundheit und Soziales eingespart hat. Die sagen das ja ganz offen, dass sie der größte Geldgeber sind nach den USA und der größte Waffengeber sind nach den USA an die Ukraine. Und das ist sozusagen auch der Traum der US-Administration. Deutschland soll das halt übernehmen. Und zudem, das muss man auch sagen, diese ganze Aufrüstungsdebatte steigert ja auch die Einnahmen und die Milliardenaufträge für die US-amerikanische Rüstungsindustrie. Der militärisch-industrielle Komplex ist der größte Profiteur sozusagen von dieser ganzen gigantischen Aufrüstung, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa. Die Europäische Rüstungsagentur unter Ursula von der Leyen, auch sie geben die Aufträge ganz besonders an die US-amerikanische Rüstungsindustrie und erhöhen sozusagen so eben auch die Rüstungsausgaben. Bereits jetzt investiert Deutschland beispielsweise 11 Milliarden Euro in den Aufbau einer deutschen Militärbasis an der russischen Grenze. Da kann man natürlich sagen, was hat das eigentlich mit Verteidigung zu tun, wenn die an die russische Grenze gehen mit 11 Milliarden? Und ebenso wenig zum Beispiel die Bestellung von 60 Chinook US-Transporthubschraubern. Das sind die Transporthubschrauber, die quasi eine Neuauflage der Transporthubschrauber, die USA im Vietnamkrieg benutzt hat übrigens. Ja, und für 8 Milliarden Euro. 60 von diesen Hubschraubern kosten für Deutschland 8 Milliarden Euro. Im Zeitalter von Drohnenkriegen kann man sich natürlich die Halbwertszeit von solchen Hubschraubern selbst ausdenken, dass das nicht lange dauert, dass die sofort unbrauchbar sind. Aber Verteidigungsminister Pistorius rühmt sich eben mit seiner Einkaufsspur in den USA. Er sagt, ich zitiere, wir haben 380 Verträge mit amerikanischen Rüstungsunternehmen am Laufen mit einem Gesamtwert von über 23 Milliarden Euro. Ein knappes Viertel aus dem Sondervermögen. Das Sondervermögen, die Sonderschulden von 100 Milliarden. Ich sage, fast ein Viertel nur an die US-amerikanische Industrie. Und die haben auch schon ihre Fühler sozusagen in Richtung Europa ausgestreckt. Sonderprofite für US-Rüstungsunternehmen und die Verstärkung der Hilfsfähigkeit für die US-Kriege sind eben die erwünschte Folge dieser gigantischen Aufrüstung. Bezahlt, wie wir gehört haben, von der Außenministerin Annalena Baerbock mit Kürzungen bei der Rente und den Sozialausgaben in Deutschland. Die Überspannung der NATO, die ich angesprochen habe, die nimmt zu. Der Gipfel in Washington war auch eine geopolitische Zäsur, nicht nur ein letztes Foto sozusagen auch des Verhältnisses zwischen Koch und Kellner nochmal ein aktuelles, sondern auch eine geopolitische Zäsur. Warum sage ich das? Weil wir im Moment erleben, dass im Schlepptau des absteigenden Hegemons USA sich eigentlich ganz offen, hat sich offen dieser globalen Agenda ausgeschrieben, hat sich diese hergegeben. Zwar heißt es noch Nordatlantikvertrag, ja, noch heißt es so, aber es hat längst einen globalen Anspruch. NATO Goes Global war auch die Auswertung auch der amerikanischen Friedensbewegung im Zusammenhang des NATO-Gipfels. Die NATO will nach ihrem Selbstverständnis nicht nur mit Russland es aufnehmen, sondern vor allem auch die USA im Schlepptau, eben die NATO im Pazifik gegen China. Darum geht es auch der NATO, die USA im Pazifik gegen China zu unterstützen. Und da spricht auch die führende Zeitschrift in den USA, Foreign Affairs, meiner Meinung nach ehrlicherweise von einem Drei-Fronten-Krieg. Der läuft im Moment für die USA und den Westen. Das ist einmal der Krieg gegen Russland in der Ukraine, dann der Krieg im Nahen Osten, in Gaza und jetzt auch Libanon ausgeweitet, gegen den Iran. Und die dritte Front ist der Krieg gegen China im pazifischen Raum. Und das ist halt tatsächlich dieses Hinauswachsen aus dem Nordatlantik spannt eben die Ressourcen der Mitglieder, der bisherigen Mitglieder jedenfalls im Übermaß. Und da sind drei Punkte eben, die diese Überspannung mit sich bringen. Das ist einmal die extrem hohen Rüstungskosten. Das ist einfach gigantisch viel. Also man sind 3 bis 4 Mal so viel wie China. Die NATO-Staaten 10-mal mindestens so viel wie Russland, was da ausgegeben wird. Gleichzeitig der Wirtschaftskrieg gegen Russland. Westen verliert diesen Wirtschaftskrieg. Allein schon bei der Rüstungsbeschaffung muss man schon sagen, die US-amerikanische Rüstungsindustrie, sie kommt einfach nicht hinterher. Also die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Sie produzieren am laufenden Band. Ich kann mich noch erinnern, im Sommer 22 sagten, wir kriegen ja auch so geheime Unterrichtungen im Ausschuss und so. Und dann kommen so sogenannte Experten aus nachgeordneten Behörden und erzählen uns auch beim Jahrestag des Krieges auch noch, 2023, dass Russland kurz vor dem Kollaps steht. Auch bei dieser sogenannten Sommeroffensive von 2023 letzten Jahr. Russland fehlt alles Mögliche. Die müssen Waschmaschinen jetzt ausbauen, damit sie die Chips bekommen und so weiter. Also so wirklich abenteuerliche Sachen, was wir da gehört haben, wo man gedacht hat, am nächsten Morgen wird Russland kapitulieren oder was. Ja, also so wurde das dargestellt. Und ganz im Gegenteil, Russland unglaublich resilient, hat eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit gezeigt gegen die geballte Macht auch der ganzen Sanktionen und der Aneignung von Staatseigentum, muss man ja sagen. Russisches Staatseigentum wurde vom Westen enteignet und von denen, die gegen Enteignung immer propagieren, und hat sich aber sehr gut gehalten und produziert. Und die US-Amerikaner kommen nicht hinterher, weil natürlich auch der Anteil an der produktiven Industrie der USA weltweit am Sinken ist insgesamt. Also die produktive Industrie wird immer schwächer in den USA. Und dann das Dritte, also extrem hohe Rüstungskosten, zweitens Wirtschaftskrieg gegen Russland und wie der beginnende Krieg sozusagen gegen China drohen, die Wirtschaft der NATO-Verbündeten eben nachhaltig zu schädigen und damit auch die Gesellschaften zu destabilisieren. Wir sehen das hier in Deutschland, in der Gefolgschaft zu den USA macht man diese Konfrontationspolitik gegen China, obwohl man der größte Nutznießer ist eigentlich durch die guten Beziehungen zu China und jetzt die Strafzölle erhebt. Also Europa hat ja entschieden, die EU, die Europäische Union, Strafzölle auf E-Autos aus China zu erheben. Und es wird natürlich, und das ist ein Prinzip der chinesischen Außenpolitik, Reziprozität, sie werden natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und von diesen Gegenmaßnahmen werden vor allen Dingen deutsche Unternehmen betroffen sein, weil wir im Vergleich zu Italien oder Frankreich einfach engere wirtschaftliche Beziehungen haben, einen größeren Handel betreiben. Der nächste Punkt ist auch moralisch, also geopolitisch, materiell, aber auch moralisch ist die NATO fragwürdiger denn je. In dem Buch am Anfang gehe ich in der Einleitung auf die drei großen Mythen der NATO ein. Also Stichwort ist es ein Verteidigungsbündnis, was immer wieder gesagt ist. Zweitens ist es ein Bündnis der Demokratien und der Rechtsstaaten und ob es tatsächlich auch ein Bündnis von Werten ist, also eine Wertegemeinschaft ist. Historisch hatte die NATO nie Probleme, unter ihren Mitgliedern auch faschistische Diktaturen zu zählen, wie Portugal zum Beispiel unter dem Diktator Salazar. Salazar ist berühmt für seine blutigen Kolonialkriege in Afrika. Nicht nur blutige Kolonialkriege, sondern auch Konzentrationslager, die sie zur Ermordung von Afrikanern unterhalten haben, etwa zum Beispiel in Tarrafal auf den Kapverden. Gibt es große, gut, wirklich schöne, kann man sich anschauen, wenn man mal da ist auf den Kapverden, auch zum Gedenken an diese Konzentrationslager, dort auch Informationen und auch Orte. Das war früher. Heute verblasst das Image der NATO als Werbebündnis angesichts zum Beispiel der bedingungslosen Unterstützung der in Teilen rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu in Israel. Obwohl im Gazastreifen durch Angriffe des israelischen Militärs bislang ja, mehr als 45.000 Menschen getötet worden sind, rund 70% davon Frauen und Kinder, mehr als 102.000 verletzt wurden, geht die Unterstützung der NATO-Staaten an Israel ungebrochen. Ja, geht sie weiter, auch mit deutschen Waffen, muss man sagen. Und in Deutschland gibt es hier eine ganz, ganz große Koalition für die Rüstungsexporte. Die reicht von der Grünen Partei bis zur AfD, muss man sagen. AfD, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, sie alle sind für die Rüstungsexporte an Israel, trotz der vielen zahlreichen Kriegsverbrechen, die da begangen werden, auch mit deutschen Waffen im Gazastreifen. Dazu kann ich empfehlen, Todeszone Gaza vom Panorama in der ARD, eine Sendung vor, also im Frühjahr, glaube ich, ist es erschienen, auch auf der Grundlage von vielen parlamentarischen Anfragen, die ich gemacht habe, wie deutsche Waffen in dieser Todeszone Gaza auch benutzt werden von israelischen Streitkräften. Und jetzt die NATO mit dem neuen Generalsekretär Rutte hat auch noch mal erklärt und versichert seine bedingungslose Unterstützung für den Krieg im Nahen Osten an der Seite Israels. Und da muss man sagen, auch das, da sieht man auch alles, weist darauf hin, dass das auch ein Stellvertreterkrieg der USA ist im Nahen Osten. weil ja oft vielfach immer auf Israel geschielt wird. Ich sage immer, ja, aber ohne die USA kann Israel diesen Krieg nicht einen Tag weiterführen. Sie haben nämlich nicht die technischen Voraussetzungen dafür, also Stichwort Satellitendaten zum Beispiel. Das haben sie nicht. Es ist immer nur die USA, die Israel in diese Lage versetzt, diesen Krieg so brutal und so genozidal, muss man sagen, auch zu führen. Das selbst erklärte Wertebündnis erscheint hier eben als das, was es ist, nämlich ein Verbrecherpakt, ja, ein Verbrechenspakt. Wenn es geopolitisch in dem Kram passt, gehen sie einfach über Leichen. Dann zum Thema NATO-Expansion und Eskalation als Dementi des Verteidigungsbündnisses. NATO setzt ja nicht nur auf die Eskalation dieses Ukraine-Krieges, sondern eben auch auf die permanente Expansion. Und diese permanente Expansion ist Teil der Strategie der Herausforderung anderer Großmächte. Obwohl Russland hier eine rote Linie gezogen hatte, arbeitete man kontinuierlich von Seiten der USA seit 2008 an der NATO-Integration der Ukraine und auch Georgiens. Im Fall von Moldawien, das ist ja auch viel in der Presse, und da gibt es ja auch großes Bemühen von den Transatlantikern im Deutschen Bundestag, so zu tun, als wenn es eines der letzten Orte ist Europas, wo um unsere Freiheit, unsere Werte doch gekämpft werden muss, unbedingt gegen Russland. Da versucht man aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Neutralität über bilaterale Militärabkommen mit NATO-Staaten quasi die Moldawien sozusagen an sich heranzuziehen. Das geht nicht so wie in der Ukraine oder in Georgien, dass man das einfach in die NATO integriert, den Staat und die Streitkräfte. Und dabei setzen die USA auf eine Strategie, die selbst vor ihrer eigenen Haustür, sprich nämlich in ihrer unmittelbaren Nähe, sie niemals zulassen würden. Niemals würden sie zulassen, dass Mexiko zum Beispiel in eine Militärstruktur sich integrieren würde, mit China zum Beispiel, würden sie niemals zulassen, oder mit Russland, geschweige denn, wenn Mexiko russische Waffen benutzen würde für einen Angriff im lateinamerikanischen Raum. Und deshalb war ja auch die USA bereit, sozusagen damals 1962 einen Atomkrieg zu riskieren, als Russland auf der kubanischen Insel Waffen stationieren wollte. Was für sie gilt, soll aber nicht für andere Großmächte gelten, was sie für sich in Anspruch nehmen. Und deshalb setzen sie eben nicht nur auf eine Herausforderung Russlands durch die Erweiterung der NATO in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sondern versuchen auch im pazifischen Raum am Schmieden einer NATO-ähnlichen Militärallianz zu arbeiten und einer Ausweitung der NATO in den Pazifik mittels bilateraler Abkommen. Da gehe ich in meinem Kapitel, wo es vor allen Dingen um China geht, die Ausweitung der Kampfzone, Fernosterweiterung, die NATO expandiert nach Asien. Da zeige ich auf, mit welchen Ländern gerade im asiatischen Raum eben die NATO versucht mit bilateralen Abkommen, und auch Deutschland spielt da wieder eine ganz, ganz besondere Rolle mit den Abkommen zum Beispiel mit Philippinen und so oder auch mit Singapur. Da ist auch die USA wieder dabei, Deutschland richtig in die erste Front zu schieben, auch im pazifischen Raum, in der Region, um den Block der Frontstaaten gegen China auszubilden. Ein Beispiel, warum Deutschland da eine Rolle spielt, will ich geben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor kurzem hatte doch unsere Außenministerin wieder einen genialen Einfall, in dem sie meinte, man müsste die internationalen Seewege, die Schifffahrt vor Blockade und Verhinderung Chinas verteidigen, auch in der Straße von Taiwan. Wir haben ja 20 Jahre lang am Hindukusch unsere Freiheit verteidigt. Jetzt müssen wir unsere Freiheit in der Straße von Taiwan verteidigen, weil sie bedroht ist, die internationale Schifffahrt. Der Handel ist bedroht durch China. Deshalb müssen deutsche Kriegsschiffe in die Straße von Taiwan. Ich habe dann mal die Außenministerin gefragt, wie oft ist es denn eigentlich in der Vergangenheit, in den vergangenen, ich weiß es jetzt nicht mehr, welche Zeiträume, 15 oder 25 Jahre habe ich abgefragt, vorgekommen, dass deutsche Schiffe oder Schiffe deutscher Provenienz an der Durchfahrt von China aufgehalten worden sind in der Straße von Taiwan. Was glaubt ihr, wie oft das vorgekommen ist? Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Dann habe ich gefragt, Ist es denn vielleicht vorgekommen bei europäischen Partnern? Sind vielleicht irgendwelche europäischen Schiffe aufgehalten worden von China in der Straße von Taiwan? Warum man jetzt dort Kriegsschiffe hinschicken muss, um gegen China die Durchfahrt zu verteidigen? Null. Es gibt keinen einzigen Fall. Warum soll China dort die internationale Schifffahrt aufhalten? Man sieht aber hier nochmal ganz genau, dass auch eben Staaten wie Deutschland, die manchmal auch in innerlinken Debatten ja immer so klein gemacht werden, Deutschland ist nicht so wichtig, so, nee, ganz im Gegenteil, will ja unbedingt an der ersten Front dabei sein, an den US-Kriegen sozusagen mit flankieren, spielt Deutschland eben auch bei dieser Konfrontationspolitik eine sehr, sehr große Rolle und natürlich eben der Ausweitung der NATO im Pazifik mittels nicht nur bilateraler Militärabkommen, sondern auch direkter eigener Beteiligung. Aber so ist das halt mit der Dialektik. Die NATO schafft eben auch viele Probleme in der Außenpolitik. Sie schweißt mit diesem Vorhaben und dieser Konfrontationspolitik, schweißt die NATO die Staaten global zusammen, die ihren globalen Hegemonieanspruch in Vertretung der USA zunehmend skeptisch ansehen. Und deshalb fallen auch immer mehr die Lügen der NATO selbst ihnen auf die Füße, wie etwa im Fall der US-Raketenbasis im polnischen Recikowo, die in der vergangenen Woche eröffnet wurde. Da möchte ich nur ganz kurz ein Stück aus dem Buch vorlesen, wenn das in Ordnung ist. Das ist das Kapitel 5, das Ende der Rüstungskontrolle. Ganz wichtiges Kapitel meiner Meinung nach bei der Debatte um die Raketenstationierungen. In dem kleinen polnischen Dorf Recikowo ist am 13. Mai 2016 erster Spatentisch für das Aegis Ashore Missile Defense System. Unweit der Stadt Sklups im Norden des Landes bauen die USA eine Militärbasis zu einem Stützpunkt aus. Er ist Teil einer NATO-Raketenabwehr in Europa. Washington und Brüssel gehen mit dem Militärprojekt in Konfrontation zu Russland. Moskaus Protest wird in den Wind geschlagen. Er soll die gute Laune an diesem Tag nicht stören. Robert Wark, der stellvertretende Verteidigungsminister der USA, ist aus Washington gekommen. Polens Präsident Duda und Verteidigungsminister Macierewicz sind ebenfalls da. Auf der Basis gibt es Blasmusik, draußen protestieren die Anwohner, die keiner gefragt hat, ob sie zur Zielscheibe gemacht werden wollen. Eine weitere Station der NATO-Raketenabwehr ist tags zuvor bereits im rumänischen Deveselu in Betrieb gegangen. Die Kommandostation für beide Anlagen befindet sich auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland. Eingebunden in Aegis Ashore sind Radaranlagen in der Türkei und Kriegsschiffe der US-Marine im Mittelmeer. Die neue NATO-Raketenabwehr ist mit Abschussrampen für SM-3-Raketen ausgestattet. Die Standard-Missiles sind Boden-Luft-Raketen und sollen gegnerische Kurz- und Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von bis zu 3000 Kilometern ausschalten. Die feindlichen Raketen sollen bereits im Anflug zerstört werden können. US-Regierung und NATO sagen, der Abwehrschild richte sich gegen mögliche Angriffe aus Staaten wie Iran oder Nordkorea, nicht gegen Russland. Außerhalb der USA und der NATO glaubt das kaum einer. In Moskau keiner. Russland rechnet sich aus, dass die hochmodernen Radaranlagen der NATO durch frühzeitiges Aufspüren russischer nuklearer Interkontinentalraketen das strategische nukleare Abschreckungspotenzial des Landes mindern. Eine Unwucht im fein austarierten atomaren Gleichgewicht des Schreckens zum Vorteil der USA. Jetzt ist das eröffnet worden, letzte Woche. Ja. Ich habe da hier den Bau nochmal dort erinnert. Und die NATO, wie gesagt, behaupten dort, haben sie immer behauptet, dass es ja gegen Nordkorea Ziele und auch gegen Iran. Nordkoreanische Raketen mit Ziel USA würden über den Pazifik oder die Arktis gefeuert und die vielbeschworenen iranischen Raketen existieren bis heute nicht, muss man sagen. Bis heute existieren sie nicht. Und der polnische Außenminister Sikorski tat nun wirklich die Wahrheit kund. Es ist der Politiker aus Polen, der Ehemann von M. Applebaum ist übrigens, einer sogenannten Sicherheitsexperten. Ich finde das ja auch so eine Unsitte, dass in den letzten Jahren immer diese sogenannten Sicherheitsexperten im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allen Dingen sind. also durch Zwangsgebühren finanzierte Sender. Und die flattern da überall durch die Bildschirme, ohne dass sie irgendeine Verantwortung tragen oder irgendjemandem Rechenschaft schulden. Ich finde das wirklich ein Unding, diese Amerikanisierung auch der Debatten in deutschen Fernsehanstalten. Sie schulden niemandem Rechenschaft. Also früher hat man zumindest, ja, die Politiker haben diskutiert, aber das sind ja Menschen, die gewählt werden vom Souverän. Sie müssen sich verantworten, sie müssen Rechenschaft ablegen. Aber diese sogenannten Experten, die reden sich um Kopf und Kragen, das Land um Kopf und Kragen. Und wenn sie dann einen Fehler gemacht haben, ja, ist doch egal, völlig Schwamm drüber, ist kein Problem, haben wir halt einen Fehler gemacht. Und so kann es halt meiner Meinung nach nicht gehen. Jedenfalls ist er, der Ehemann von dieser Ann Applebaum, auch eine totale neokonservative Kriegstreiberin. Friedenspreisträger. Ja, vom deutschen Buchhandel. Ja, der Drohnenmassenmörder Obama war ja auch Nobelpreisträger für Frieden. Und er war es auch, der nach der Sprengung des großen Terroranschlags von Nord Stream Pipeline im September 2022 euphorisch getwittert hatte, Thank you, USA. Das war der übrigens. Und jetzt ist er ja polnischer Außenminister, also auch zu dem Zeitpunkt schon, und hat jetzt freimütig erklärt, der Vertrag über die Einrichtung der Raketenbasis in Rzeszowo sei 2008 in Reaktion auf den Krieg in Georgien beschlossen worden. Von iranischen oder nordkoreanischen Raketen war bei dieser Eröffnungszeremonie letzte Woche jedenfalls keine Rede mehr. Das finde ich auch interessant. Sikorsky ist kein Russlandversteher, ist auch kein Putin-Troll oder Kreml-Sprecher, so die Diffamierung ja all jener, die seit Jahren gesagt haben, dass diese Raketenabwehrbasis eigentlich nur gegen Russland gerichtet ist, ja, bestätigt also damit die Position Russlands, das seit jeher erklärt hat, dass die in Polen wie auch in Rumänien stationierten US-Marschflugkörper das russische Zweitschlagspotenzial neutralisieren sollen. Moskau hatte seinerzeit eben die russischen Iskander-Raketen, das wird ja jetzt auch wieder in die Debatte immer mit reingeworfen, aber ohne die Vorgeschichte dazu, ja, also die US-Raketenstationierung für 2026 sei ja jetzt eine Reaktion auf die Raketenstationierung der Russen, der Iskander in Kaliningrad. Diese Kaliningrad waren aber eben eine Reaktion auf die Aktion der NATO-Staaten damals und sollen jetzt wiederum als Begründung herhalten für die weitreichenden US-Raketen in Deutschland. Und man muss zu den Kaliningrad-Raketen aber sagen, dass sie unter der Ägide des Abrüstungskontrollvertrages INF zwischen USA und Russland damals gemacht worden sind, also die Stationierung dort in Kaliningrad, ohne einen Protest der US-Amerikaner. Sie haben innerhalb dieses Vertragsregelwerks sozusagen die Regeln eingehalten. Scheitern der Wirtschaftskriege der USA und der NATO-isierten EU. In den 90er Jahren hat die USA begonnen, als Alternative zu einem Krieg mit einer direkten Beteiligung von US-amerikanischen Soldaten das Instrument der Wirtschaftskriege sozusagen zu entwickeln. Haben sie in den 90er Jahren angefangen. Das Ziel war, mit Sanktionen, mit Wirtschaftssanktionen, mit Finanzsanktionen, Gesellschaften der erklärten Feindstaaten, ja, praktisch sturmreif zu schießen. Also eine unliebsame Regierung sozusagen stürzen kann. Was aber im Falle eben des Iraks, Syriens oder des Irans noch half, teilweise half, scheitert eben im Fall von Russland und droht bei den beginnenden Sanktionen gegen China sozusagen zu einer Selbstisolation in Selbstherrlichkeit zu führen. Und dazu muss man sagen, so besonders der Ukraine-Krieg und die Sanktionen seitens des Westens gegen Russland, aber eben auch die beginnenden Sanktionen gegen China haben mit dazu geführt, diese Nutzung des Dollars als weltweit Währung, als Waffe sozusagen, hat dazu geführt, dass sich zum Beispiel die aufstrebenden Staaten bei den BRICS, also die BRICS-Gemeinschaft Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und mit ihnen zusammen die Partnerstaaten, also sowohl die, die neue Mitglieder sind, wie Iran zum Beispiel, oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Türkei als NATO-Staat hat jetzt auch einen Antrag gestellt, also auch die, die Beobachtungsstatus haben, die Beobachterstaaten sind, dass sie sich nach einer Alternative umsehen. Sie wollen weg von dem Dollar als Weltleitwährung. Da sage ich immer, das ist wie bei Goethes Faust mit Mephisto, der Westen, der immer was Böses will, aber am Ende dialektisch eben was Gutes schafft, indem man natürlich diese Hegemonie des Dollars sozusagen eine Alternative setzt. Das ist im Entstehen im Moment und das ist halt das Ende der Globalisierung unter der US-Hegemonie, die eingeläutet wird, die die USA sozusagen eigentlich aufrecht erhalten wollten. Dazu zählen aber eben auch die europäischen Staaten, die sich so sehr angekettet haben an die USA, dass sie mit ihrer eigenen Selbstisolation sozusagen herbei entwickeln. Was wir auch erleben, ist ein Nihilismus. Ich weiß nicht, ob der Name Emmanuel Todd was sagt, ein französischer Intellektueller, der in den 70ern das Ende der Sowjetunion prophezeit hat, viel Prügel eingesteckt hat, aber Recht behalten hat, mit interessantem Weg sozusagen diese Prophezeiung gemacht hat. Er hat jetzt ein neues Buch herausgegeben über den Westend Verlag, was auch mein Verlag ist, Der Niedergang des Westens, kann ich jedem empfehlen. Sehr interessant, wo er die Niederlage des Westens, also wir haben unterschiedliche Wege, aber die Schlussfolgerung beider Bücher sind gleich, dass die Niederlage des Westens einfach oder der Niedergang des Westens eigentlich schon stattfindet und irreversibel ist. Der ist völlig irreversibel. Und dazu gehört eben dieser Nihilismus, den der Emmanuel Todd in seinem Buch meiner Meinung nach sehr gut beschreibt. Die Gesellschaften der NATO-Staaten, die in einer tiefen Krise sich befinden. Und es droht eben, dass die Eliten und die Kapitalfraktionen als auf Kriege setzen als Mittel der Politik mehr denn je. Auch um den, man muss es sagen, diesen zerbröselten gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Frontstellung gegen einen äußeren Feind zu kitten. Nehmen wir die USA beispielsweise. Dort ist die Entwicklung etwas fortgeschrittener als bei uns in Deutschland. Aber wenn es so weitergeht, werden wir auch dort landen. Nach dem Vorbild der USA auch sozial uns zerstören. Die USA sind in einer tiefen gesellschaftlichen Krise. Die Kindersterblichkeit dort ist am höchsten unter den Industriestaaten weltweit. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den vergangenen beiden Jahren, also vergangenen 10 Jahren, um 2 Jahre gesunken. 2 ganze Jahre die Lebenserwartung. Und es kommt noch hinzu, dass die USA top sind, zum Beispiel bei der Inhaftierung von Gefangenen. Sie haben den Weltrekord bei den Gefängnisinsassen mit über 500 Personen pro 1 Million Einwohner. Nur als Vergleich, in Russland sind es 300 pro 1 Million Einwohner. Extreme Zunahme an Eigentum für die Superreichen auf der einen Seite und eine massive Verarmung der großen Bevölkerungsteile, also bis zu 60% der Bevölkerung in den USA mit dem Mittelstand immer mehr in den Abstieg getrieben worden in den letzten Jahren und in den Wahlkämpfen konkurrieren. Wir haben ja immer wieder gehört, wie Elon Musk in den Wahlkampf eingreifen würde als Oligarch und dass das natürlich undemokratisch ist. Ja, klar ist es undemokratisch, wenn Oligarchen da so viel Macht besitzen, dass sie in die Politik eingreifen können, so viel politische Macht. Aber es sind ja mehrere Oligarchen. Es sind ja auf beiden Seiten Oligarchen, ob es jetzt Bill Gates, George Soros auf der einen Seite, Jeff Bezos und Elon Musk eben auf der anderen Seite. Und da droht natürlich eine weitere Entdemokratisierung, wenn diese Oligarchen immer mehr politische Macht bekommen. Die Geisteshaltung dieser existenziellen Krise ist, so schreibt es Emmanuel Todd zum Beispiel, ein militanter Nihilismus, konstatiert er. Und dieser Nihilismus der Eliten ist eben auch brandgefährlich für diese Bereitschaft der NATO als größter Militärpakt der Welt, einfach einen Krieg zu riskieren. Und auch wenn es ein Weltkrieg sein sollte, das sehen wir ja. Die sagen ja, sie haben keine Angst. Friedrich Merz sagt, er hat keine Angst vor einem Atomschlag. Also es ist einfach nur noch absurd, in welcher Situation wir uns bewegen. Und dieser Nihilismus eben im NATO-Stellvertreterkrieg ist besonders gefährlich. Wenn jetzt zum Beispiel in den NATO-Staaten von einer wünschenswerten Unterstützung für die Ukraine die Rede ist, dann oft unter der Absehung, dass sozusagen, was da eigentlich vor sich geht, was ich ja gesagt habe, was wir von Experten und Geheimdienstlern und so weiter seit 2 Jahren uns anhören, Da muss man sagen, das ist wirklich Nihilismus pur. Und man verschließt einfach die Augen vor der Realität. Und da möchte ich noch nicht mal zu der Situation in der Ukraine sprechen, zum Stichwort Verbot von Gewerkschaften, Oppositionsparteien oder der Korruption oder dieser wirklich widerlichen Zwangsrekrutierungen von jungen Männern auf der Straße, die an die Front geschickt werden, sondern ich möchte was ganz Aktuelles hier anbringen, nämlich einen Artikel von demjenigen, der über die Schlafwandler geschrieben hat, nämlich Christopher Clark. In seinem Artikel am 23. Oktober in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel Petition für Odessa berichtet er, dass die Regierung der Ukraine das Stadtbild der Hafenstadt Odessa, Zitat, von allen Spuren russischer Kultur säubern, Zitat Ende, will. Clark schreibt, Zitat, zu den Schriftstellern, deren Namen aus dem Straßenbild Odessas getilgt werden sollen, gehören Isaac Babel, Ivan Bunin, Eduard Bakritsky, Konstantin Pautowski, Ilya Ilf, Jewgeni Petrov und Valentin Katajew. Ihr Vergehen sei allein, dass sie auf Russisch schrieben. Die Erinnerung an sie also soll ausgelöscht werden. Und Clark, Christopher Clark, ist ja kein Linker oder so oder progressiv oder sowas, er versucht die Ukraine hier vor diesem Angriff zu warnen. Dies schade nämlich nur der ukrainischen Sache. Warum, muss man sich fragen? Weil dies eben den ganzen antirussischen Rassismus der Verantwortlichen in Kiew offenlegt, so wie es ist. Clark versucht nämlich hier auch noch zu beschwichtigen. Er sagt, der Versuch, die Toponyme der Stadt von russischen Bezugspunkten zu bereinigen, beruht auf einem Kategorienfehler. Das Gleiche gilt für die Entfernung russischsprachiger Bücher aus den Bibliotheken und das Verbot des Russischsprechens unter Schulkindern, auch außerhalb des Schulunterrichts. Das Verbot, Schulkindern das Russischsprechen auf der Straße zu verbieten, ist kein Kategorienfehler. Was sollte es anderes sein als der Ausdruck eben eines wirklich tief sitzenden Russenhasses der ukrainischen Führung? Keinem anderen Land würde man dies durchgehen lassen. Da ist es aber nicht verboten, dass die Kinder auf der Straße Russisch sprechen. Ja? Und das ist wirklich einzigartig. Aber da die Ukraine eben diesen Stellvertreterkrieg der sogenannten Werteallianz NATO führt, wird auch das Verbot der Muttersprache für Kinder hingenommen. Und das Buch soll einen Beitrag dazu leisten, diesen NATO-Nihilismus eben zu bekämpfen. Wollen wir nicht mit dieser NATO untergehen? Vielen Dank.